Viele alte Gewissheiten in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Sexualität sind ins Wanken geraten und existieren gleichzeitig fort. Viele alte Sexualnormen gelten nicht mehr. Was an deren Stelle getreten ist, ist nur zum Teil klar. Sexual- und Geschlechterforscherinnen beobachten einen kulturellen Wandel der sexuellen Verhältnisse und der Geschlechterverhältnisse, sind sich aber uneinig in der genauen Diagnose und in der Bewertung dieses Wandels. Was für die einen die Freiheit der Wahl ist, scheint den anderen Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit. Was die einen für eine Befreiung der Sexualität halten, scheint den anderen eine Befreiung von der Sexualität zu sein. Zudem ist es oft schwer, zwischen dem Diskurs über die sexuellen Verhältnisse und den real gelebten sexuellen Verhältnissen zu unterscheiden. Und es kommt hinzu, dass Historikerinnen immer skeptisch gegenüber Zeitdiagnosen sind, weil bei Zeitdiagnosen der Diagnostiker aktiver und passiver Teil des diagnostizierten Zustandes ist, was zum hohen Zerfallswert von Zeitdiagnosen beiträgt. So dachten wir zum Beispiel eben noch, 1968 habe eine sexuelle Revolution stattgefunden. Jetzt wissen wir, dass 1968 nur ein kleiner Brecher der ab 1965 einsetzenden allgemeinen Sexwelle war. Vielleicht haben Beate Use und Oswald Kolle die Erfindung der Pampers und der Antibabypille die sexuellen Verhältnisse und das Geschlechterverhältnis weitaus mehr verändert als Wilhelm Reich, die Studentenbewegung und Alice Schwarzer zusammen. Was bei Volkmar Siewosch noch neosexuelle Revolution heißt, wird in einem neueren Buch schlicht Postsexualität genannt. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie das Phänomen der Asexualität, wobei ich allerdings sagen muss, alle, die ich gesehen habe, die sich für asexuell erklären, sind nicht asexuell, sondern mögen keine Sexualität zu zweit. Gesellschaftliche Entwicklungen und erst recht diese sowohl reflektierenden als auch von ihnen bewirkten Diskurse verlaufen nie geradlinig, sondern stets widersprüchlich, dialektisch, gleichzeitig in großen Sprüngen und im Schneckentempo oder auch im Krebsgang. Das konfrontiert uns ständig mit dem, was Ernst Bloch die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem genannt hat. Diese Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem im Blick werde ich im Folgenden einige Trends der gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf Sexualität und Geschlecht darstellen. Diese Trends zeigen sich natürlich unterschiedlich ausgeprägt in verschiedenen Sektoren der Gesellschaft, also sind zum Beispiel anders in bestimmten Milieus von Migranten, in Niederbayern, in Westfalen und so weiter. Aber durch das Internet relativieren sich diese Unterschiede heute täglich. Nun zu den einzelnen Veränderungen. Erste Veränderung: vom Verbot zum Gebot. Es gibt kaum mehr von allen, also der Mehrheit, getragene sexuelle Tabus. Nur ein einziges sexuelles Tabu ist übrig geblieben: Sex mit Kindern. Ich komme darauf zurück. Die sogenannte Verhandlungsmoral oder Konsensusmoral genannt, reguliert scheinbar alles. Von der Kuschelparty über SM bis hin vom Kannibalen von Rothenburg. Ich weiß nicht, ob Sie den hier auch kennen. War ja einvernehmlich, war gar nicht so einfach, das anzuklagen. Im Gegensatz zur früher geltenden Sexualmoral bewertet die heutige Verhandlungsmoral nicht mehr die sexuelle Handlung als solche, sondern ausschließlich die Einvernehmlichkeit ihres Zustandekommens. Das heißt juristisch, vom Verstoß gegen die Sittlichkeit, was bis in die späten 60er Jahre die juristische Norm war, jetzt zum Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die Bücher Die Sexfront und das Sexbuch von Arment 1970 und 1979, die seinerzeit als obszön beschlagnahmt wurden, haben genau diese Verhandlungsmoral, die heute gültig ist, vertreten. Natürlich gibt es auch Auswüchse der Verhandlungsmoral, Petting-Richtlinien, Dating-Handbücher. Es gibt auch Leute, die sagen, das sei das Ende der Leidenschaft. Natürlich kann man sich nicht alles immer so einfach verhandeln vorstellen. Man kann sagen, darf ich dich küssen? Ja. Darf ich dich streicheln? Ja. Darf ich dir die Kleider vom Leib reißen? Das geht schon nicht mehr. Also es gibt eine Dynamik, wo es auch nicht mehr ganz klappt. Manche SM-Leute sagen, sie seien überhaupt der Gipfel der SM, der Konsensusmoral, es sei maßvolle, vereinbarte Torturen, Verhandlungen, Konsens und so weiter. Fast schon ein moralisches Vorbild. Dann haben die aber gemerkt, dass der Kick verloren geht, weil es muss ja ein Risiko geben und auch eine Angst, sonst kommt der Thrill nicht. Dann wurde also nicht mehr SSC, Safe, Sane, Consensual, sondern jetzt heißt es dann RAC, also Risk Aware Consensual Kink. Ob das klappt, ist eine zweite Frage. Und ob man die große Beliebtheit von SM, da können wir ja später mal drüber diskutieren, ich rede jetzt nicht von Shades of Grey, das halte ich einfach für die Pornografie der Tea Party. aber die große Akzeptanz, die es hat, das ist schon interessant und darüber kann man wirklich nachdenken. Da finde ich Herrn Žižek, den slowenischen Philosophen, interessant, der meint, dass in der scheinbar völligen Freiheit, die wir heute haben, das streng kodifizierte Verhältnis zur Grenzüberschreitung wird, dass man dann sexuell besetzen kann. Soweit zur Konsensusmoral. Insgesamt kann man sagen, die Privatisierung der Sexualmoral macht nicht alles leichter für die Subjekte. Mit dem Verschwinden der sexuellen Tabus geht folgende Entwicklung einher. Vom früheren Konflikt mit den verinnerlichten Normen zur Pflicht zur Selbstverwirklichung, zur Selbstvervollkommnung, Selbstoptimierung. Jeder soll sich bis zur depressiven Erschöpfung selbst verwirklichen, er selbst sein. Wie Herr Ehrenberg das in seinem schönen Buch Die depressive Erschöpfung, auf Französisch La Fatigue des Ressorts, also die Erschöpfung daran, man selbst zu sein, beschrieben hat. Das führt zu Versagensängsten, nicht nur im Sexuellen. Wir haben also eine Entwicklung vom Verbot zum Gebot, zum Beispiel zur Vervollkommnung des sexuellen Körpers, Fitness als letztlich nie erreichbares Ziel, sexuelle Genussfähigkeit als Pflicht, Best Performance in allem. In dem 2010 erschienenen futuristischen Roman Super True Sad Love Story des amerikanischen Autors Gary Steingart ist die USA ein Parteienstaat geworden, sozusagen die Tea Party ist an die Macht gekommen. Die internationale Leitwährung ist der chinesische Yuan. Alter und Sterblichkeit sind weitgehend dekonstruiert. Man überwindet sie durch regelmäßige Dekonifizierungsbehandlungen. Wer doch stirbt, kann sich konservieren lassen, um später weiterleben zu können. Außer den Ghettoisierten, als unkonservierbar eingestuften Armen, deren periodische Unruhen durch die Luftwaffe erledigt werden, müssen alle Menschen einen kieselsteingroßen Apparat tragen, der alle ihre Daten enthält und auch für andere einsehbar ist. So kann jeder und jede bei sich und den anderen zum Beispiel Folgendes sofort feststellen. Die Zucker- und Fettwerte und die entsprechenden Versäumnisse, den Body Mass Index und auch die entsprechenden Versäumnisse, den Fick-Faktor, das ist die sexuelle Attraktivität einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Umgebung. Vorläufer davon haben wir schon im Netz mit Fotos. Weiterhin die finanzielle Bonität etc. Wir haben eine Entwicklung von Verbot, Geheimnis, intim und außergewöhnlich auf Gebot, bekannt, öffentlich und dauernd. Das geht mit einem Bedeutungswandel der Sexualität einher. Für die 50er Jahre kann man, zumindest in Deutschland, von einer negativen Mystifizierung der Sexualität sprechen. Ich habe mich gerade noch mal mit dieser Zeit befasst. Der Kuppelei-Paragraph, das können Sie sich nicht vorstellen, noch 62 ist jemand verurteilt worden, weil er ein unverheiratetes Paar bei sich hat übernachten lassen. Ehebruch strafbar, ein scharfer Paragraph 218 bei gleichzeitigem Verbot von Kondomen. Die Verfolgung der Homosexuellen, die Diskriminierung unehelicher Kinder, falsche Verdächtigung betreffend Kindesmissbrauchs, Schutz der Jugend vor sich selbst und so weiter. Kinder, die beim Doktorspielen erwischt wurden, liefen Gefahr, ins Heim zu kommen und so weiter. Diese negative Mystifizierung der Sexualität hatte meines Erachtens vor allem die Funktion der Nicht-Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Sozusagen Sauberkeit schützt vor Nationalsozialismus. Also eine Verschiebung der Aggression auf die Sexualität. In den 60er, 70er Jahren wurde Sexualität dann zum Hoffnungsträger, also eine positive Mystifizierung der Sexualität. Wobei die Studentenbewegung, die Sexwille nicht erfunden hat, sondern ihr nur eine revolutionäre Begrifflichkeit gab, die Sexualität in Bezug auf den NS ebenfalls jetzt unter umgekehrten Vorzeichen funktionalisierte. Jetzt konnte man lesen, gehemmte Sexualität führt zum Genozid, befreite Sexualität ist die beste Faschismusprävention. Insgesamt bedeutete die positive Mystifizierung der Sexualität mit Erwartung, die positive Mystifizierung der Sexualität in den 60er Jahren immer auch eine Überfrachtung der Sexualität mit Erwartungen, die irgendwann enttäuscht werden musste. Und diese Überfrachtung hat dann auch dazu geführt, dass die früh einsetzende Kommerzialisierung der sexuellen Liberalisierung von vielen nicht gesehen wurde. Ausnahmen wie Marcuse bestätigen die Regel. In den 80er Jahren, also da gab es das Ende der kollektiven Utopien, die Globalisierung, das Internet, die Deregulierung der Märkte, da waren betreffs Sexualität die Themen Porno, sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt und AIDS relevant. Es ging also eher wieder in Richtung negative Mystifizierung der Sexualität. Natürlich immer mit Doppelbewegungen. Es gab zum Beispiel gleichzeitig weiter Verleugnung des Missbrauchs, nachdem es erstmals Mitte der 80er Jahre Thema geworden war, und es gab plötzlich die ubiquitäre Unterstellung, zum Beispiel in Scheidungsverfahren. In den USA gab es eine Entwicklung, dass jugendliche Sexualität nur noch als Risiko gesehen wurde für Geschlechtskrankheiten, für den moralischen Verfall und so weiter. Ich war kürzlich auf einer Tagung, wo Sexsucht bei Jugendlichen beschrieben wurde, und irgendwann musste ich mich melden und sagen, könnte es sein, dass Sie die normale Pubertät beschreiben? Man denkt nur an das eine und das lässt sich kaum mehr differenzieren. Wie rasch solche Wechsel vor sich gehen, kann man an der Bewertung der kindlichen Sexualität sehen. Von der aktiven Förderung der kindlichen Sexualität in den Kinderläden, inklusive beinahe Akzeptanz der Pädosexuellen in den 70er Jahren, war sie dann bald und jetzt ganz akut nur noch als missbrauchte Sexualität im Diskurs. Mittlerweile ist die Überhöhung der Sexualität als Hoffnungsträgerin, als Heilsbringerin, als Sprengkraft gegenüber Herrschaft deutlich zurückgegangen. Das hat zu einem Bedeutungsverlust, zu einer Deflation, Entnüchterung, Entdramatisierung, Entzauberung, Banalisierung der Sexualität geführt. Im Zeichen der gegenwärtigen Entmystifizierung der Sexualität in alle Richtungen ist die Sexualität insgesamt unwichtiger geworden. Die Subjekte haben heute ein pragmatischeres Verhältnis dazu als früher, überfrachten sie weniger mit Heilserwartungen. Gleichzeitig haben wir im Moment oder seit einigen Jahren auch einen starken Trend wieder der negativen Mystifizierung, die immer wieder Überlegungen, Sexualstrafrecht für Jugendliche zu verändern oder jetzt bei dem Missbrauchsdiskurs. Da gab es Vorschläge, man müsste ein Massenscreening im pädagogischen Bereich tätigen, durchführen, die bereits erwähnte Retabuisierung der kindlichen Sexualität oder auch die Pornografieverschärfungsgesetzgebung. Im Moment haben wir eine Rechtslage, wo man eigentlich, was Abbildungen betrifft, bis 18 ein Kind ist und ähnliche Dinge mehr. Die gegenwärtige Entmystifizierung der Sexualität impliziert allerdings nicht, dass die heute 18-Jährigen die Sexualität als langweiliger und angstfreier erleben, als die vor 50 Jahren 18-Jährigen, die jetzt wehmütige Zeitdiagnosen erstellen. Natürlich sind die Ängste heute anders. Kein Junge hat heute mehr Gewissensängste oder Ängste vor Rückenmarksschwund als Folge der Masturbation. Da würde heute jeder drüber lachen, und Gewissensängste gibt es auch nicht. Aber Ängste vor Liebesverlust, vor Abhängigkeit, vor dem sich zu verlieren bei zu viel Nähe, vor Beschämung und so weiter, haben auch junge Leute heute wieder. Mir ist zum Beispiel aufgefallen in den letzten Jahren, dass ich oft junge Männer gesehen habe, die Probleme mit der Annäherung, der Anbahnung eines Kontaktes haben, trotz oder wegen Tinder. Ich habe neulich gelernt, das ist ja diese App, wo man guckt, wer innerhalb von 3 Kilometern Lust hat, einen zu sehen. Und im Westerwald, wo ich kürzlich war, wurde ich aber belehrt, dass man im Westerwald 30 Kilometer braucht, weil man bis dahin sowieso alle kennt. Also das muss man unterschiedlich bestimmen, aber ich finde es schon interessant, dass so etwas wie die Annäherung dann schwieriger wird vielleicht, weil sie so leicht auf diese Weise geht. Zweite Veränderung. Die Trennung von Sexualität und Fortpflanzung ist schon durch die Pille verstärkt worden und ist inzwischen durch die Reproduktionsmedizin rasant und radikal beschleunigt worden. Die Geburtenrate insgesamt sinkt stetig in unseren Breitengraden. Ich spreche jetzt nicht von Drittweltländern. Es gibt insgesamt weniger Kinder und sie werden später bekommen. Für die Finanzierung der deutschen Rentnerinnen 2030 sind keine Kinder mehr da. Die durchschnittliche Frau verwendet heute lebensgeschichtlich nacheinander zunächst viel medizingestützte Energie darauf, kein Kind zu bekommen, und dann ebenfalls medizingestützt viel Energie darauf, in den Wunsch, doch noch ein Kind zu bekommen. Wie sich die Trennung von Reproduktion und Lust langfristig auf die Psyche der Subjekte und auf Gebote für die sexuelle und soziale Praxis auswirkt, kann nur vermutet werden. Ein Szenario wäre folgendes. Die bisher normale sexuelle Zeugung wird wie in Huxleys Schöne neue Welt zur verbotenen Ausnahme bzw. zum im Sinne der Gesundheit des Kindes unverantwortlichen Do-it-yourself-Verfahrens, im Gegensatz zum verantwortlich gezeugten Laborkind, das nicht nur von den Genen her optimiert ist, sondern immer erwünscht und deshalb später immer geliebt werden wird. Ob es diesen Erwartungsdruck und diese Liebe überleben wird, ist eine andere Frage. Dieses Szenario könnte ergänzt werden durch ein Kind, ein Menschenrecht auf ein Kind in jedem Alter. So, jetzt will ich meine erste Folie zeigen. Sehen Sie genau. Ich muss mal sehen, ob ich da auf Folie komme. Können Sie mir vielleicht helfen? Ja, sicher. Folie und dann alte Mutter. So, Mutter mit 66? Ja. Wusste nicht, ob Sie das als alt bezeichnen. Mein Alter. Für Mutterschaft in der Tat. Will nicht. Das scheint nicht. Auch ein bisschen. Arbeitet. Es geht bei mir ganz schnell. Ja, ich glaube, der Computer wird nicht so ausgelöst. So, das ist die Tochter. Natürlich kriegen Sie das nur mit Hilfe der Medizin hin. Es gibt aber immer weiter, gibt inzwischen immer mehr Fälle. So, bitte wieder zumachen. Es gibt einen blöden Alzheimer-Witz, der bringt die Sache aber auf den Punkt. Und da sagt nämlich die 70-jährige Frau zu ihrem gleichaltrigen Mann: Sag mal, weißt du, wo wir das Kind hingelegt haben? Das nähert sich der Realität schon. Die Hofierung der früher diskriminierten Homosexuellen durch die Reproduktionsmedizin als potenziellen Kunden liegt nahe und wird auch zunehmend praktiziert. Daran kann man sehen, dass emanzipatorische Fortschritte wie die Entdiskriminierung der Homosexualität durchaus auch ökonomisch motiviert sein können. In der psychotherapeutischen Praxis sieht man Paare, deren Sexualleben unter den reproduktionsmedizinischen Eingriffen, allein schon den hormonellen bei der Frau, erheblich leidet und die, wenn denn eine Geburt schließlich gelingt, oft Jahre benötigen, um dieses so heiß ersehnte und schwer erarbeitete Kind wieder aus ihrem Schlafzimmer zu vertreiben. Wir sehen aber auch Frauen, die sich im Ausland eine Leihmutter besorgen und diese nicht als Person sehen können dürfen, sondern dehumanisierend als Brutkasten, um das Vorgehen überhaupt praktizieren zu können. Bei der Gelegenheit will ich aber erwähnen, dass ich Leihmutterschaft insgesamt für eine postkoloniale Form der Sklaverei halte, egal welche sexuelle Orientierung die Eltern haben. Und schließlich kenne ich nicht wenige Transmänner, also Frau zu Transsexuellen, Mann Transsexuelle, die ohne jede ärztliche Unterstützung sich irgendwoher von einem Cousin oder sonst wie einen Samen besorgen und ihn während der sexuellen Interaktion ihrer Freundin mit einer Pipette einführen. Interessanterweise mit häufigerem und rascherem Erfolg als die ärztlich kontrollierte heterologe Insemination. Ich vermute, eben weil sie eine Verbindung zwischen Lust und Fortpflanzung zumindest inszenieren. Dritte Veränderung. Nicht nur die natürliche Zeugung, sondern auch die Generationendifferenz verliert an Bedeutung. 60-Jährige oder noch ältere bekommen Kinder, Mutter und Tochter gehen im gleichen kurzen Rock in dieselbe Disco, Freier gehen gerne zu drogenabhängigen Prostituierten, weil die so kindlich wirken und vieles mehr. Umgekehrt beobachte ich, habe immer gedacht, wenn ich so alt bin wie jetzt, dann werden junge Patienten nicht mehr kommen und bin erstaunt, dass das nicht stimmt und habe festgestellt, dass viele junge Patienten ganz gerne jemanden haben, wo klar ist, der ist nicht ihr Alter, sondern es ist eine Generationendifferenz gegeben, wie bei den Großeltern. Es gibt durchaus unterschiedliche Positionen zur Abnahme der Generationendifferenz. Manche finden es anders als ich gut, wenn Mutter und Tochter beste Freundinnen sind. Ich sehe es eher als problematisch, weil die wichtige Abgrenzung Konkurrenz in der Pubertät so nicht möglich ist. Das berühmte erste Mal der Jugendlichen findet heute häufig unter den Augen bzw. Ohren der Eltern statt, statt wie früher heimlich im Auto. Das ist natürlich ein gewisses Problem, was die Ablösung betrifft, weil Sex ist ein Mittel, um sich von den infantilen Beziehungen zu den Eltern zu lösen und umgekehrt ist die Ablösung von diesen infantilen Beziehungen zu den Eltern wiederum eine Voraussetzung für erwachsene Sexualität. Ich habe deshalb große Zweifel daran, ob Eltern, für die es das Normalste der Welt ist, die Sexualpartner ihrer 15-jährigen Kinder beim Frühstück zu bewirten, ihren Kindern damit tatsächlich einen Gefallen tun. Der Schweizer Analytiker Ralf Binswanger hat 1996 prototypisch 4 elterliche Reaktionen auf die kindliche Masturbation beschrieben, die ich auch für das Verstehen der Bedeutung der elterlichen Reaktion auf die jugendliche Sexualität hilfreich finde und auch bei Lehrern gegenüber pubertierenden Jugendlichen. Er beschreibt, das eine nennt er die irritierte Reaktion. Also man ist irritiert, da ist irgendwas, man reagiert aber überhaupt, und das hält er die gesunde Reaktion, die Entwicklung und Autonomie fördert. Als potenziell pathogen wirkend nennt er folgende Reaktionen: die entsetzte Reaktion, das war wohl die frühere bei meiner Generation, und die heute dominierenden, die liberal gleichgültige und die sogenannte erotisierende Reaktion. Neben diesen Differenzen wird auch das Alter zunehmend dekonstruiert. Danach kommt der Tod, der ist noch nicht erfolgreich dekonstruiert worden, kommt aber vielleicht noch. Aber das Alter wird zunehmend zum selbstverschuldeten Mangel. Also man ist heute nicht mehr alt als eine Lebensphase, sondern man hat nicht genug Fitness gemacht oder nicht genug sich gekümmert. Jetzt bräuchte ich die nächste, die Pipi. Brauchst du? So ein bisschen höher. Du musst die Arme nämlich sehen. Ja. Das ist so ein bisschen, wozu man etwas gezwungen wird oder wozu sich auch viele Leute freiwillig zwingen, die ständig unter dem Druck stehen, jung zu sein. Wieder schließen, bitte. Kommt nachher noch eine. Sie wissen vielleicht oder vielleicht auch nicht, dass man mittlerweile transsexuellen Kindern oder Jugendlichen, also solchen, die man dafür hält, pubertätsunterdrückende Hormone gibt. Also ab 11 oder noch früher. Ich sehe das kritisch, weil man damit auch die Sexualität unterdrückt, aber es passiert zunehmend. Manchmal frage ich mich ernsthaft, ob wir bald so weit sind, der gesamten Bevölkerung pubertätsunterdrückende Hormone zu verabreichen, weil damit könnten wir das Alter vermeiden. Man bleibt dann wirklich sehr schön und jung. Allerdings würden wir damit auch die erwachsene Sexualität abschaffen. Vierte Veränderung: die Omnipräsenz der Sexualität. Sexualität ist allgegenwärtig in Wort und Bild, vor allem im Bild. Gleichzeitig tendieren die sogenannten normalen Subjekte in beträchtlichem Maße zur Lustlosigkeit. Inzwischen auch die Männer, bis hin zu Migräne. Das ist auch ein gewisser Fortschritt, weil viele Männer ihre Lustlosigkeit nicht mehr hinter einer Erektionsstörung verbergen. Sie wissen allerdings noch wenig über die Macht der Lustlosigkeit, über die viele Frauen durch langjährige Erfahrung schon Bescheid wissen. Zu dieser Lustlosigkeit muss man noch dazu sagen, beide Geschlechter haben heute im Vergleich zu früheren Generationen mit 30 Jahren bereits mehr feste Beziehungen gehabt als 60-Jährige. Das heißt, sie haben auch mehr Trennungen und entsprechende Narben schon im jüngeren Alter. Und früher hat man gedacht, wenn man jung ist, hat man viel Sex, wenn man alt ist, hat man keine Lust. Heute weiß man, ist es nicht das Alter per se, sondern es ist das Alter der Beziehung. Also ein frisch verliebter 60-Jähriger hat mehr Lust auf Sex als ein 30-Jähriger, in der Regel, der 8 Jahre mit derselben Frau zusammen ist. Das nur nebenbei. Dem öffentlichen Dauersprech, dem Geplapper über Sexualität, entspricht oft eine Sprachlosigkeit in der privaten Beziehung. Der erste Sex findet früher, aber nicht angstfreier statt. Übrigens auch nicht wahllos, entgegen allen Unkenrufen. Sie erinnern, vor ein paar Jahren war ja plötzlich Generation Porno, alles klar, das hat eigentlich die empirische Sexualforschung gut widerlegen können. Auch der meiste Sex zwischen Erwachsenen findet immer noch innerhalb von Paarbeziehungen statt. Und gleichzeitig gibt es die betonte, gewünschte Asexualität bzw. Absenz von Sexualität, wie Kuschelpartys. Es gibt auch Asexualität als Bewegung, und es gibt in Amerika, vor allem im Bibelgürtel, eine Bewegung des Sich-Aufhebens für dann die definitive Beziehung. Dabei muss man bedenken, dass die permanente Übersexualisierung des öffentlichen Raumes die Subjekte zu ständiger Desexualisierung zwingt. Niemand kann ständig erregt durch die Gegend laufen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Man braucht dann verstärkte Reize, um dieser ständig praktizierten Desexualisierung entgegenzuwirken, wenn man denn dann sexuell sein will. Nicht wenige Männer mit einer Erektionsstörung klagen, dass selbst die Selbstbefriedigung inzwischen so lange dauert. Man muss die Erregung suchen, nicht die Befriedigung. Der fehlende Mangel macht die Erregung zu einem kostbaren Gut. Somit werden Vorlust und Erregung heute oft wichtiger und befriedigender als Endlust. Es ist übrigens auch ein Gerücht, dass die Leute, die Porno im Netz gucken oder die sexuellen Chat machen, einen raschen Orgasmus suchen. Im Gegenteil, ganz viele suchen genau diese ständig anhaltende Erregung und nicht das Ende durch den Orgasmus. Also so wird heute Vorlust und Erregung oft wichtiger und befriedigender als Endlust. Das war zwar immer schon ein bisschen so, weil mit der Befriedigung erlischt ja bekanntlich die Lust und alle Lust will Ewigkeit, aber es scheint doch etwas zuzunehmen. Der Orgasmus hat etwas von seiner prominenten Bedeutung als Höhepunkt verloren. Manche feiern das als Ende der leistungs- und orgasmusfixierten Sexualität. Natürlich leiden trotzdem Männer und Frauen darunter, wenn sie keinen haben. Die amerikanische Sexualforscherin Leonore Tiefer schreibt, der Orgasmus sei das Zeichen, dass man endlich aufhören kann. Gunther Schmidt spricht vom Delight of Desire und vom Knappwerden der Wünsche, nicht der Befriedigungsmöglichkeiten. Aus, schreibt er, es kommt über mich, sei, ich suche das Verlangen auf und mach was draus geworden. Und weiter, schreibt Gunther Schmidt, für den heutigen postliberalen Jungen, der alles darf, ist die Masturbation ein Zeitvertreib, die mit anderen Zeitvertreiben konkurrieren muss. Spiele ich noch eine Runde am PC oder mache ich es mir? Mag die Frage sein, vor der es steht. Sigmund Baumann, der Philosoph, sagt, Verlangen verlangt nicht nach Befriedigung, im Gegenteil, Verlangen verlangt Verlangen. Desire, Desire, Desire. Die heutige gesellschaftliche Ordnung, so Baumann, werde nicht mehr wie früher durch Überwachung, Indoktrination, normative Vorschriften, sondern durch Verführung, Werbung, Weckung von Bedürfnissen aufrechterhalten. Entsprechend würden wir heute nicht mehr sozial und kulturell zu Produzenten und Soldaten, sondern zu Erregungssuchern und Sammlern ausgebildet, was uns zu Konsumenten prädestiniert. Fünfte Veränderung. Es hat das stattgefunden, was Raimund Reiche eine Homosexualisierung der Heterosexualität genannt hat. Das kann man an folgenden Phänomenen festmachen. Die sequentielle Monogamie ist zunehmend auch das Lebensmodell für Heterosexuelle. Auch bei Heterosexuellen ist die Masturbation zunehmend nicht mehr kein Ersatz, sondern eine eigenständige Sexualform, das haben auch die empirische Sexualforschung gezeigt, neben der aktuellen sexuellen Beziehung, auch wenn diese befriedigend ist. Früher galt es immer nur als Ersatz, wenn man keine hat oder es nicht schön ist. Das beschreiben die heute anders. Der Sinn davon ist unter anderem als Autonomie, als Erholung von Konsens, von der Verantwortung, von der normativen Gegenseitigkeit, als freie Spielweise und so weiter. Das heißt nicht, dass es immer ohne Schuldgefühle oder ohne Vorwürfe abgeht. Weiteres Phänomen der Homosexualisierung der Heterosexualität: tendenziell findet weniger genitaler Koitus in heterosexuellen Beziehungen statt, dafür mehr andere sexuelle Praktiken, die früher noch verpönt waren. Vielleicht wird irgendwann in Zukunft der genitale Koitus zur sexuellen Vorliebe einer Minderheit. Immerhin ist er für den Erhalt der Art ebenso entbehrlich geworden wie das Primat der Genitalität. Die lebensgeschichtliche Vorverlegung des ersten Koitus, dazu muss man auch nochmal sagen, es ist nicht so, wie es dann immer im Stern oder so steht, es wird immer alles schneller, immer früher, mit 9 Pornos, mit 10 Geschlechtsverkehr. Der große Sprung ist in der Generation vor mir und meiner passiert. Danach ist es eigentlich nur noch ein bisschen, aber nicht mehr so eine rasante Veränderung. Trotzdem findet er früher statt, aber das heißt nicht, dass man ihn später mehr praktiziert, sondern wie Reiche schreibt, eher im Sinne, man hat schon mal Sex gehabt und darum braucht man ihn nicht mehr. Andere Queer-Theoretiker sagen, es findet kein Rückgang der Sexualität statt, wenn weniger Koitus stattfindet, sondern eine Vervielfältigung von Lustformen, die weniger genital fixiert seien. Weitere Phänomen, an dem man die Homosexualisierung der Heterosexualität festmachen kann, ist weniger Kinder und asexuelle Fortpflanzung, also mit Hilfe der Reproduktion. Interessanterweise kommt in dem ganzen Gender-Diskurs, der sich der letzten 15 Jahre Kinderkriegen oder Generativität eigentlich nicht vor. Wenn Sie das besser wissen, lasse ich mich gerne belehren, aber ich habe nie was gefunden. Und letztes Phänomen in diese Richtung, auch in heterosexuellen Beziehungen müssen heute beide Sexualpartner sexy sein. Das war früher nicht so. Während männliche Sexualität lange auf den Penis reduziert war, sozusagen Genitale ohne Mann, gibt es ja jetzt das Phänomen, das man metrosexuell nennt. Das ist jetzt schon wieder fast ein bisschen out. Wenn ich die Studenten vor ein paar Jahren gefragt habe, haben sie immer gesagt, das ist David Beckham. Und Harald Schmidt, falls denn noch jemand kennt, hat gesagt, das ist ein Mann, der sich wäscht. Das ist natürlich verkürzt. Was aber gemeint ist, dass es ein heterosexueller Mann ist, der seinen ganzen Körper in einer ästhetisch-sexuellen Weise besetzt und zeigt, die man früher für eindeutig schwul gehalten hat. Ich erinnere mich noch gut an den Frühzeiten von AIDS, wo viele Leute gesagt haben, der hat schöne Fingernägel oder der ist so gepflegt, der muss schwul sein. Also da hat sich etwas geändert und das ist auch eine wichtige Veränderung, weil es jetzt nämlich aktive Sexualisierung von Frauen und von Männern gibt. Bis vor, ich würde mal sagen, 10 Jahren war alle Reklame, wo was Sexualisierendes war, ob Auto oder Waschmittel oder was auch immer, immer sozusagen der männlich sexualisierende Blick auf die Frau gerichtet. Inzwischen gibt es ganz viel Reklame, Sonnencreme oder sowas, wo man den weiblich sexualisierenden Blick auf den Körper des Mannes gerichtet sieht. Das ist einfach eine Veränderung, die stattgefunden hat. Natürlich eröffnet das neue Räume des Erlebens, aber es kann auch von beiden für eine Überforderung gehalten werden. Wie so ein Kippen sein kann, zeige ich in einer Karikatur von Herrn Wächter, ein Frankfurter Karikaturist, leider gestorben. Das heißt, Adele zeigt ihren Brüsten die Männer. Ich muss das mal ein bisschen verkleinern. Man sieht es ja eigentlich im Wesentlichen. Es geht nur mal um einen Perspektivwechsel. Also es ist nicht so, sie zeigt den Männern ihre Brüste, sondern sie, wie man ja sieht, sie zeigt ihren Brüsten die Männer. So was meine ich mit Perspektivwechsel. Jetzt können Sie den ganzen Apparat abschalten. Sagen Sie ja. Danke, das ist nett. Umgekehrt hat aber auch eine Heterosexualisierung der Homosexualität stattgefunden. Wir haben jetzt die Homo-Ehe, wir haben schwul, ein bisschen Licht bräuchte ich trotzdem. Bisschen Licht bräuchten Sie trotzdem. Ja, ich sehe es. Wir haben hier noch irgendwo einen. Gerade bis jetzt war gerade gutes Licht. Bitte? Du musst es wieder anmachen. Nee, vorher. Ja, jetzt ist wieder. Jetzt ist es besser. Gut. Also, wir haben die Homo-Ehe, wir haben schwule und lesbische Familien und wir haben last but not least auch die Zunahme sexueller Funktionsstörungen bei homosexuellen Männern im Laufe der Zunahme fester Bindungen. Und schließlich haben wir eine Bisexualisierung aller, vor allem der Männer. Die Frauen waren immer schon bisexueller, das wusste schon Freud, und zwar bisexuell sowohl im Sinne von bisexuelles Begehren, es gibt ja das Phänomen der sequentiellen Bisexualität bei Frauen, also dass Frauen in ihrem Leben Beziehungen zu Männern und zu Frauen haben, ohne dramatische Coming-outs, jetzt bin ich lesbisch, das gab es bei Männern nicht. Das hat aber auch was mit der gesellschaftlichen Position oder Relevanz von Männlichkeit zu tun. Männer mussten entweder hetero oder homo sein. Und die sequentielle Bisexualität gab es nur bei Frauen. Und aber auch Frauen sind auch bisexualitätstoleranter, gegen was das eigene Geschlecht betrifft, bislang. Inzwischen zeichnet sich ab, dass sich die Bisexualität als eigenständige Sexualform und Lebensweise in Abgrenzung von der monosexuellen Ordnung entwickelt. Für einen Teil der Bisexuellen gilt, dass sie sich nicht von hetero- oder homosexuellen Männern und Frauen angezogen fühlen, sondern von solchen Männern und Frauen, die wie sie selbst die Geschlechter bisexuell erotisieren. In gewisser Hinsicht ist mittlerweile Homosexualität jetzt Mainstream geworden. Ich muss hier erinnern an die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeit. Natürlich haben wir immer noch Homophobie, schon auch im Missbrauchsdiskurs und Gewalt und so weiter, aber in bestimmten Kreisen ist es auch Mainstream und die Bisexualität ist jetzt zur Utopie, zur Hoffnungsträgerin einer besseren Welt geworden. Vor 1 oder 2 Jahren gab es bei Arte eine schöne Dokumentation, von französische Dokumentation zur Bisexualität, wo lauter jüngere Leute darüber sprachen und sagten, Bisexualität ist ein Angriff auf die binäre Welt, ist vollendet und vollständig. Sie ist nicht halb homo, halb hetero, sondern sie ist die Entscheidung, sich nicht zu entscheiden. Eine junge Frau sagte, seitdem ich auch Sex mit Frauen habe, habe ich mehr Empathie für Männer. Ein junger Mann sagte, das Erleben der analen Lust mit einem Mann hat mich verändert und verbessert, auch für meine sexuellen Beziehungen mit Frauen. Ein anderer sagte, heterosexuell zu sein zwingt mich dazu, ausschließlich Sex mit Menschen zu haben, mit denen ich nichts gemeinsam habe, nämlich mit Frauen. Ein Jugendlicher sagte, ich habe Bi noch nicht geschafft, aber so will ich nicht sterben. Vielleicht hilft mir ja jemand. Und eine 16-Jährige sagte, das sind natürlich auch Projektionen und keine Lebensbeschreibungen. Eine 16-Jährige sagte, 90% sind Bi, 9% sind schwul und 1% ist hetero und verklemmt. Das ist natürlich, ist das nur eine Revolution, die neueste Identitätsavantgarde mit den entsprechenden Übertreibungen oder schlicht und einfach Omnipotenz? Ich habe früher sogenannte Bisexualität bei Männern grundsätzlich für abgewehrte Homosexualität gehalten. Und das hat sich meistens klinisch auch bestätigt. Seit einigen Jahren kann ich das nicht mehr so eindeutig behaupten. Gerade junge Patienten sind häufiger betreffs sexueller Orientierung, wie sie sagen, nicht so festgelegt. Selbst die frühen, pubertären, bewussten Onanie-Fantasien, die eigentlich früher ein ziemlich sicherer Weg waren, die sexuelle Orientierung bestimmen zu können. Also wenn jemand sagt, ich bin bisexuell, aber die frühen Fantasien richteten sich eigentlich nur auf Jungen. Selbst das geht zum Teil in beide Richtungen, ist diffuser oder richtet sich überhaupt auf niemand anders, sondern nur auf die Vorstellung von sich selbst. Manche sagen auch, das Geschlecht sei nicht so entscheidend für die sexuelle Attraktion, sondern es gehe mehr darum, ob wir sexuelle Fantasien teilen. Selbst die Transsexuellen werden bisexueller, das lasse ich aber jetzt mal weg. Insgesamt kann man sagen, die Trennschärfe zwischen den sexuellen Orientierungen nimmt allmählich ab. Die Homophobie lässt nach und existiert fort. Dazu gibt es einen interessanten Befund. Früher war es eigentlich so, dass die Mehrheit der männlichen Jugendlichen in ihrer Pubertät irgendwann mit einem anderen Jungen gemeinsam onaniert hat und sich auch dabei berührt hat. Das hat aber keiner für homosexuell gehalten, sondern das war sowas wie eine gemeinsame Onanie zur Entdeckung der Sexualität. Jetzt, wo alle Bescheid wissen über Homosexualität, Homosexualität weniger diskriminiert wird, hat diese gemeinsame Onanie zwischen männlichen Jugendlichen ziemlich drastisch aufgehört, weil sie jetzt als schwul konnotiert wird. Sechste Veränderung. Auch die Geschlechterdifferenz weicht sich auf, natürlich mit Gegenbewegungen. Das hatten Sie schon in der Einleitung genannt. Alle biologisch begründet, geschlechtsbegründeten, geschlechtsspezifischen Wesenszuschreibungen haben inzwischen weitgehend an Gültigkeit verloren. Der Geschlechtsunterschied bleibt jedoch relevant. Wir haben im Moment sowohl eine Erosion der Geschlechterdifferenz, eine soziale, die hat im 19. Jahrhundert begonnen, deshalb wurde es ja dann erstmal so radikal der Geschlechtsunterschied gesehen. Und heute haben wir immer noch unheimlich viele Benachteiligungen und alles Mögliche, aber es ist überhaupt denkbar geworden, dass es nicht mehr zu vermeiden ist, eine Gleichberechtigung. Und entsprechend haben wir im Moment sowas wie eine Geschlechterangleichung, Gender Equalization, und eine Gender-Akzentuierung. Es gibt ja jetzt kein Kinderspielzeug mehr. Ich habe neulich versucht, für einen Enkel ein Piratenkostüm zu bekommen. Gibt es nicht mehr, gibt nur noch Piratin und Pirat. Kinderspielzeug gibt es nicht mehr für Kinder ab 6 Jahren, sondern für Mädchen ab 5, für Jungs. Rosa-Blau hat enorm wieder zugenommen bei der Babykleidung. Rosa-Osterhäschen habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Also das, was manche Leute die Pinkifizierung der Kindheit nennen. Ich komme darauf noch zurück, weil die auch zum Teil sexualisiert ist. Der moderne Mann mit Pferdeschwanz, der auf Frauen und Fußball steht, akzentuiert seine heterosexuelle Männlichkeit durch den Pferdeschwanz und hat gar nichts Feminines an sich. Die kollektiven Phantasmen über die Geschlechterdifferenz haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert, was dazu geführt hat, dass innerhalb der beiden Geschlechter eine größere Vielfalt von Geschlechtsidentitätsversionen gesellschaftlich zugelassen sind. Wenn wir mal überlegen, dass noch im Dritten Reich, im Weltkrieg, ist im Grunde ein Mann nur ein Mann war, wenn er Soldat war, und eine Frau nur eine Frau, wenn sie Mutter war. Haben wir heute eine große Palette, wie man Frau sein darf in den unterschiedlichsten Abstufungen und wie man Mann sein darf. Auch Jungen, was weiß ich, die sich schminken dürfen oder weinen dürfen. Natürlich ist das auch wieder in den verschiedenen Segmenten der Gesellschaft unterschiedlich. Trotzdem hat sich da unheimlich viel geöffnet. Auf diesem Hintergrund kann man den Mainstream-Porno eigentlich als eine Reha-Einrichtung, einen Naturschutzpark für überholte Männerfantasien und Männlichkeitskonstrukte verstehen. Was auch nachvollziehbar ist, weil als sonstige Überlegenheit eigentlich nur noch der Sport bleibt. Sie kennen wahrscheinlich das Konzept von Cornell mit den hegemonialen Männlichkeiten. Also das sind die Männerkonzepte, die in einer Gesellschaft sozusagen sich durchgesetzt haben, dass man so zu sein hat, die dominant sind und wo dann die Homosexuellen sowieso schon als weibisch ausgegrenzt werden, aber auch die heterosexuellen Männer, die dem nicht entsprechen. Dieses Konzept ist bisher für Frauen nicht umgesetzt worden. Ich glaube, dass wir auch hegemoniale Weiblichkeiten in der Gesellschaft haben, dass das aber in dieser Weise bisher noch nicht diskutiert worden ist. In dieser Aufweichung ist auch die Toleranz gegenüber äußerlich uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen größer geworden. Allerdings nicht gleichermaßen für beide Geschlechter. Ich sage es schon jetzt, Männlichkeit ist nach wie vor weitaus rigider konstruiert als Weiblichkeit. Im Internat der Ursulinen durften wir Mitte der 60er Jahre keine Hosen tragen. Heute spreche ich hier in Hosen, ohne dass Sie an meinem Geschlecht zweifeln. Ich denke aber, wenn Herr Pohl hier in einem schicken Kleid auftreten würde, dass Sie bei aller Fortschrittlichkeit, die ich in diesem Raum vermute, doch leicht irritiert wären. Und das hat mit dieser rigideren Konstruktion zu tun. Einerseits haben wir die Aufweichung, andererseits sind die alten Phantasmen der früheren radikalen Geschlechterdichotomisierung auch noch wirksam. Das kann man zum Beispiel sehen, wie bei der aktuellen Diskussion über die bedrohte Rentensicherheit der Geburtenrückgang einseitig den Frauen angelastet wird. Oder betrifft die Zuständigkeit für die Erziehung von Kindern. Wir haben die neuen Väter und ich finde das auch ganz toll, aber der Hausmann ist auch in fortschrittlichen Kreisen immer noch verdächtig. Ich habe das erlebt in meiner Klinik, ein Professor hat Elternteilzeit gemacht, sofort ging die Diskussion los, ob ihm nichts mehr einfällt zur Forschung. Weil Fürsorglichkeit doch dann nach wie vor als genuin weiblich und einen Fulltime-Job als männlich gilt. Auch die gegenseitigen Projektionen zwischen Frauen und Männern, was Frauen denken, wie Männer seien und umgekehrt, sind nach wie vor von zutiefst von dichotomen Vorstellungen geprägt. Zudem erzeugt die Auflösung der Geschlechtsrollenklischees trotz allen Fortschritts, den sie bedeutet, auch Unsicherheit. Was macht heute einen echten, einen richtigen Mann aus? Der Macho ist bekanntlich ein Auslaufmodell, der Softie-Warmduscher Frauenversteher, der in den 70er, 80er Jahren gestrickt hat und so weiter, ist eine Sackgasse. Aber was dann? Für mich tatsächlich, ich bin meine Generation, in der der Vater frühestens im ödipalen Konflikt aus dem Wald kam, ist tatsächlich doch beeindruckt von den neuen Vätern, die sich so früh mit ihren Kindern beschäftigen. Und was eine richtige Frau ist, ist auch unklar. Die echte Frau ist heute sexy, topfit, Konkurrent im Leistungsstark, im Beruf, eventuell noch Mutter dazu, die Frau von der Leyen. Wie das allerdings ohne Essstörung geht, ist mir nicht ganz klar. Gleichzeitig, die haben ja auch genügend Frauen, gleichzeitig haben solche dümmlichen Bücher wie Warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparten können, unglaublich hohe Verkaufszahlen. Und das Bedürfnis nach Erklärungen, dass Männer Jäger und Frauen Sammlerinnen sind, scheint auch in ansonsten gebildeten Kreisen groß zu sein. Wahrscheinlich, weil das so die Illusion von alten Gewissheiten stärkt, die verloren gegangen sind. Um vielleicht noch zwei solcher Veränderungen zu erwähnen, ich hatte ja genannt die aktive und passive Sexualisierung, ich nenne noch zwei weitere. Die Spaltung zwischen Liebe und Begehren, die Freud ja schon beschrieben hat in dem schönen Text Die allgemeine Erniedrigung des Liebeslebens, die sie lieben, können sie nicht begehren, wie sie begehren, können sie nicht lieben, die hat es bei Frauen schon immer auch gegeben, aber nicht in dem Maße. Also so ein Spruch, muss man sich eine Kuh kaufen, wenn man ab und zu Milch will, hier habe ich früher nur von Männern gehört. Da ändert sich was. Ich kenne ihn von meiner Freundin, meine Freundin hatte den von ihrer Mutter. Und die Freundin von meiner Mutter war, glaube ich, vielleicht sogar älter als sie. Ja. Ja, natürlich, ich sage ja, es hat es immer gegeben, aber sagen wir mal, tendenziell mehr, sehr viel häufiger bei Männern, die Spaltung. Und es gibt eine andere Sache, die auch tendenziell, ich glaube nicht, dass die Frau per se das nicht kann. Frauen können das sehr, sehr gut, auch die Spaltung zwischen Lieben und Begehren. Es gibt eine zweite Spaltung, die auch geschlechtermäßig verteilt war und sich jetzt da sehr viel tut. Früher war es in der Tendenz so, dass Frauen mehr Angst hatten, die Beziehung zu verlieren und Männer mehr Angst hatten, die Autonomie zu verlieren. Obwohl man nicht sagen kann, Frauen wollen nicht autonom sein. Heute kann man sagen, das verschiebt sich. Aber es war, lange Zeit hatte es einen starken Gender-Akzent, der aber in Bewegung kommt. Also das Verhältnis von Autonomie und Objektbindung ist weniger geschlechtsspezifisch verteilt, als es auch war. Wie schwierig sich das alles austarieren lässt, möchte ich an einem kleinen Beispiel machen. Ich habe kürzlich in einem Workshop gefragt, wie sexualisieren Männer Frauen und wie sexualisieren Frauen Männer. Also, die haben aber darunter verstanden, was, sie haben das kapiert in dem Sinne, nicht wie machen sie sie an, sondern was macht eine Frau für einen Mann sexuell attraktiv und was macht ein Mann für eine Frau sexuell attraktiv. Und nach längerer Beratung, 20 Minuten hatten sie, um das zu klären, getrennt nach Geschlechtern, haben die Frauen die üblichen Eigenschaften, klug, selbstbewusst, empathisch, schön und so weiter, gesagt. Und dann haben sie gesagt, und der Mann muss ein bisschen, aber wirklich nur so viel überlegen sein. Die Männer haben gesagt, auch wieder klug, selbstbewusst, schön und so weiter. Und die Frau sollte ein bisschen, aber noch weniger als die Frauen gesagt haben, so ein bisschen unterlegen sein. Alle haben, alle fortschrittlichen Menschen, alle haben betont, dass das mit der Verteilung der Hausarbeit im Alltag überhaupt nichts zu tun hätte. Ich bringe das Beispiel, um zu sagen, dass das Ringen, wie man zur Differenz ohne Hierarchie kommt, ohnehin schon sehr schwer ist und in der Sexualität mitnichten leichter. So. Okay. Kommen wir zur achten Veränderung. Es gibt mittlerweile eine zunehmende Kritik an einer starren Zweigeschlechtlichkeit. Die ist vor allem von den Intersexuellen, also von denen, bei denen körperlich eine Uneindeutigkeit vorliegt, gekommen. Aber sie ist auch sonst, wird sie zunehmend artikuliert. Ist es wirklich Mann oder Frau? Oder anders gesagt, wie viel Weiblichkeit kann ein Mann haben, zeigen, um noch als Mann zu gelten? Wie viel Männlichkeit kann eine Frau haben und zeigen, um noch als Frau zu gelten? Das hat ja jetzt auch bei den Intersexuellen zu einer Gesetzesänderung geführt, dass man bei einem intersexuellen Kind nicht mehr das Geschlecht angeben muss bei der Geburt. Ich komme nun zu den Perversionen. Das meiste, was einst als Perversion galt, gilt nicht mehr als solche. Noch bei so einem klugen Mann wie Herrn Darling kann man in den 50er Jahren Oralsex als Perversion lesen, da würde man ausgedacht. Also vieles gilt gar nicht mehr oder zunehmend weniger. Ich denke zum Beispiel an SM oder an Analsex. Die früheren Perversionen sind überwiegend heute zu sexuellen Optionen geworden, gehören zum Lifestyle, sind alltäglich. Vor 15 Jahren war ich noch verwundert, dass an der Tankstelle, wo ich meine Zigaretten kaufe, Handschellen verkauft wurden. Heute scheint mir Rauchen vielerorts mehr pathologisiert zu werden als SM und ich muss als Raucherin hoffen, etwas von der Toleranz gegenüber SM abzubekommen. Das hat die Zigarettenindustrie verstanden, die zu Beginn der allgemeinen Raucherpanik eine Reklame gemacht hat, wo man eine Domina in voller Montur sieht, die sagt, nicht so streng mit Rauchern sein. Man kann sagen, gab es die Normalneurose, jetzt kann man sagen, haben wir die Normalperversion. Dazu gehört auch, dass die Pornografie aus der schmuddelig heimlichen Ecke gekommen ist und zur akzeptierten Massenkultur geworden ist. Trotzdem stimmt das Gericht Rücht über Generation Porno so nicht. Ich komme jetzt zum letzten sexuellen Tabu. Ich lese Ihnen jetzt eine Liste von einst oder noch kürzlich als abnorm oder schlecht geltenden Sexualitäten vor, also allem, was von Vanilla-Sex abweicht. Homosexuell, unehelich, promiskuitiv, unfruchtbar, käuflich, allein oder in Gruppen, beliebig zwischen den Generationen, öffentlich, Pornografie, mit künstlichen Objekten, sadomasochistisch. Sie werden dabei bemerkt haben, dass nur noch eines davon sexuell tabuisiert ist, als sexuelles Tabu übrig geblieben ist, Sex mit Kindern. Dieses wird allerdings heftigst vertreten. Nur noch solche sexuellen Besonderheiten, die die Verhandlungsmoral inhärent verfehlen, zum Beispiel die Pädosexualität wegen des Machtungleichgewichts der Partner, bleiben als Perversion erhalten und werden heute unnachsichtiger ausgespäht und verfolgt als früher. Praktisch heißt das, Pädosexuelle, Inzesttäter, Kinderschänder, wobei kaum differenziert wird, Sexualstraftäter werden kaum mehr zur Gattung Mensch gezählt. Wenn man der Meinung ist, dass auch diese Personen eine Würde haben, wird man eigentlich schnell zum, als würde man das gut heißen. Wir haben auch eine ganz neue Sprache, zum Beispiel Pädokriminalität. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich müsste ja dann auch Vergewaltigung Heterokriminalität nennen. Also wo gar nicht mehr differenziert wird zwischen einer Orientierung und einer Tat. Schon die Psychotherapie Pädosexueller gilt manchen als Tabubruch. Die Kollegen in Hamburg dürfen die pädosexuellen Patienten nicht auf dem Gelände der Uniklinik behandeln. In England musste ein Pädiater untertauchen, weil im Rahmen der HAZ Pädophilie und Pädiatrie verwechselt worden waren. Wichtig scheint mir aber jetzt gerade hier im Rahmen der kritischen Sozialpsychologie, die sich auch für Massenphänomene interessiert, dass die Beschäftigung mit dem Missbrauch der Pädosexualität und die Verurteilung ihrer verabscheuungswürdigen Taten ermöglicht den ständigen Konsum und auch den heimlichen Mitgenuss an diesen Taten oder zumindest die faszinierte heimliche Teilhabe. Und ich beschäftige mich gerade nochmal mit dem Umgang mit dem Thema in den 50er Jahren und da gab es ein klares Feindbild des bösen Onkels, der Bonbons anbietet und die Kinder verführt, der war überhaupt nicht die reale Gefahr. Die reale Gefahr saß zu Hause, bekam die Füße gewaschen und missbrauchte die Tochter. Dabei wird übersehen, dass ein ganz erheblicher Prozentsatz sexueller Missbrauchstaten gegenüber Kindern nicht von fixierten Pädosexuellen, sondern von ganz normalen heterosexuellen Männern begangen wird. Oft in Krisen der Männlichkeit, in denen sie auf das schwache, leicht verfügbare Kind als Sexualobjekt ausweichen. Damit sind wir bei einem Problem der Mehrheit der Gesellschaft, der Mitte der Gesellschaft und es geht nicht mehr um eine kleine, leicht ausgrenzbare Minderheit. Die Razzia-Erfahrung in Deutschland 2006, da gab es mal so eine Razzia in Zusammenarbeit mit den Geldinstituten. Jeder, der, was weiß ich, 76,88 Euro überwiesen hatte, wurde überprüft. Eine massenhafte Razzia. Erstens gab es ganz wenig Runterladen von Kinderporno. Es gab ganz wenig Verfahren, ich glaube 16 bei 10.000 Durchsuchungen. Und es gab kaum strukturierte Pädosexuelle dabei. Ich habe eine Reihe von Leuten gesehen im Rahmen, die dann kamen. Das waren Krisen der Männlichkeit, Sexualisierung von Hilflosigkeit, sexualisierende Manipulation und Kontrolle des Kindes als Abwehr eigener Ohnmacht und so weiter. Es gibt eine Untersuchung über katholische Priester, die Kinder sexuell missbraucht haben über Jahre. Dann kam heraus, die seien seelisch nicht abnorm, sondern befänden sich im Durchschnitt. Das ist ja keinerlei Entschuldigung, sondern das müsste eigentlich einen zum Nachdenken bringen, dass wir ein Problem in der Mitte der Gesellschaft haben, dass wir offenbar dieses Tabu kaum mehr in Schach halten können und deshalb unbedingt Feindbilder brauchen, statt uns damit auseinanderzusetzen. Zur Widersprüchlichkeit und Doppelbödigkeit des ganzen Diskurses über Sexualität mit Kindern gehört auch, dass einerseits von kindlicher Sexualität nur mehr als Missbrauchter die Rede ist und gleichzeitig der kindliche Körper zunehmend medial zum Zwecke der Konsumförderung sexualisiert bzw. fetischisiert wird. Tangas für Dreijährige. In Amerika können Sie Ihr Kind nicht mehr nackt am Meer spielen lassen. Es muss einen Badeanzug anziehen. Wenn ich mir aber die Bikini-Mode für Dreijährige angucke, dann betonen die in einer aus meiner Sicht sexualisierenden Weise genau das, was sie ja anscheinend beschützen sollen. Kinder werden wie Erwachsene ausstaffiert und sollen zugleich kindlich unschuldig sein. Das aktuelle Schönheitsideal wird immer jünger. Wie Schamlippenverkleinerungen in der Pubertät, Ganzkörperrasur und so weiter. Das, was Adorno schon 64 in Sexualtabus und Recht heute geschrieben hat, die Infantilisierung des sexuellen Ideals, kommt jetzt wirklich sehr stark raus. Wir nähern uns zunehmend dem präpubertären Körper selbst als Ideal, als sexuelles Ideal. Hier schließt sich der Kreis zum Verschwinden der Generationendifferenz. Ich lasse mal Sex im Internet weg, das wäre ein eigener Vortrag. Kurzer Ausblick und dann haben Sie es hinter sich. Die Dialektik der sexuellen Liberalisierung im Sinne der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno muss noch beschrieben werden. Horkheimer und Adorno trauerten in ihrer Schrift nicht dem Mittelalter nach. Heute kann sich niemand ernsthaft die Schrecken der sexuellen Repression der 50er Jahre zurückwünschen. Auch wenn heute Leute wie Herr Walter, der dieses schlechte Buch geschrieben hat über die Pädophilie-Vergangenheit der Grünen, wenn die der Sache nachtrauern, dass wir jetzt heute nicht mehr Sittlichkeit als Ziel haben, sondern nur sexuelle Selbstbestimmung, kann sich das niemand zurückwünschen. Aber es macht immer Sinn, wem nützt eine Veränderung? Welche ökonomischen Funktionen haben Generationen- und Geschlechterdifferenz heute noch? Und welche Aspekte ihrer Auflösung könnten nicht nur emanzipatorisch sein, sondern eventuell von uns noch undurchschaut eine subtile Anpassung der Subjekte an die undurchschauten Herrschaftsstrukturen von heute und morgen? Oder wie Sigmund Baumann sagt, haben sich die Gewinne von gestern in die Verbindlichkeiten von heute verwandelt. Ich schließe mit zwei Zitaten. Huxley hat in dem neuen Vorwort zur Wiederauflage von Schöne neue Welt 1946 geschrieben, natürlich nicht in Kenntnis unserer technischen Möglichkeiten. Je mehr sich politische und wirtschaftliche Freiheit verringern, desto mehr pflegt die sexuelle Freiheit sich kompensatorisch auszuweiten. Und der Diktator wird gut daran tun, diese Freiheit zu fördern. Er hat da noch an den einen Diktator geglaubt, den haben wir ja nicht mehr. In Verbindung mit dem Einfluss von Rauschmitteln, Filmen und Rundfunk wird die sexuelle Freiheit dazu beitragen, seine Untertanen mit der Sklaverei, die ihr los ist, auszusöhnen. Und jetzt kommt der für mich wichtigste Satz: Du darfst wählen, aber du zahlst dafür. Und noch ein tröstliches Zitat oder weniger tröstlich von Karl Valentin: Heute ist die gute alte Zeit von morgen. Vielen Dank für Ihre Geduld.